unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, mit Erklärung von Bulugh al-Maram und Subul al-Salam. Und wir waren im Buch Dahirat Bab al-Walim. سنتابع إن شاء الله في كتاب النكاح ونحن عند في الباب الخامس باب الوليمة. الوليمة مشتقة من الولم. الولم هو الجمع لأن الزوجين عفوا يجتمعان. وطبعا الوليمة تطلق على كل طعام فيه سرور. ووليمة العرس بالذات طبعا تتخذ بالنسبة إما قبل الدخول أو عند الدخول أو بعد الدخول. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك، أولم ولو بشاه. اتفق عليه، وهذا لفظ مسلم. أثر الصفرة هذا كان أثر زعفران، اختلف أهل العلم فيه أن الزعفران كيف يأتي على يده. قالوا كان في لباس المرأة أو كان عند المرأة فصار عنده، ومنهم من قال أنه لا بأس في العرس يعني يأخذ قليلا من زعفران. ولكن يا أخوة الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوب المعصفر، ونهى أن يأخذ الإنسان شيء من الخلوق، والخلوق هو الزعفران. فلا يجوز للرجل أن يستخدم زعفران ويضعه على يده أو كذا. فأما إذا كان أثر زعفران مثلا أكل والأكل فيه شيء، أو فعل شيء وفي زعفران وبقى على يده وغسله وبقي، فلا بأس بذلك. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزجر أو ينهى عبد الرحمن بن عوف لما فعل لما رأى. قال ما هذا؟ قال إني تزوجت. تزوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عليه على نواة من ذهب. نواة الذهب اختلف أهل العلم فيها، وقال أنها عبارة عن دينار، وقيل ربع دينار، وقيل نصف دينار. على كل نوع من ذهب، شيء من ذهب، شيء من ذهب هدائية. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال بارك الله لك، وقال أولم ولو بشأن. أما في زماننا إذا تزوج الإنسان فهو ما يقال له بارك الله لك، يقال له كيف؟ شلون تزوج؟ نسأل الله العافية. فالسنة في الزواج، السنة في الزواج إذا علم الإنسان أنه أحد تزوج فيبارك عليه، فيبارك عليه وله بارك الله لك وعليك الجمع بينكما بخير. فثم قال له أولم ولو بشاء، يعني أولم ولو بشاء. فلذلك اختلف أهل العلم في قضية الوليمة. منهم من يرى أن الوليمة واجبة، ومنهم من يرى أنها مندوبة أي مستحبة. والخلاف مشهور بين أهل العلم. والحق يا أخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوليمة. الوليمة تكون حتى ولو ما يعني ما كانت شاة، حتى لو ما كانت لحم، إنما الإنسان يصنع طعاما ويدعو الناس، ويدعو الناس. ولكن متى تكون الوليمة؟ طبعا اختلف أهل العلم كذلك في وقت الوليمة. منهم من يرى أن وقت الوليمة بعد الزواج، منهم يرى أنه أثناء الزواج، منهم يرى قبل الزواج. ما في شيء واضح، ما في شيء واضح من السنة متى تكون الوليمة، إنما كله جائز إن شاء الله. المهم يولم الإنسان قبل العقد أو بعد العقد أو عند الدخول فلا بأس بهذا، أو بعد الدخول لا بأس بهذا، ما في أي حرج. بارك الله فيكم. باب الوليمة، كابيتل فون الوليمة. الوليمة كومت فون تزامن كوم المغابش Zusammenkommen, dass die Leute zusammenkommen. Und das kommt, weil Walima ist das Essen, was man normalerweise kocht, wenn eine Person ein Ereignis hat. Und natürlich, es gibt Walima von der Heirat und das ist Heiratsessen. Und wenn jemand geheiratet hat, dann macht man für die Leute Essen. Und Al-Walima, natürlich, das ist wichtig, dass wir auch über dieses Thema sprechen. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Anas hat das erzählt, Entschuldigung, Anas erzählte, dass der Prophet s.a.w. Abdurrahman ibn Auf gesehen hat und Abdurrahman hat etwas von Spuren von Zafaran, der wird gelblich auf seiner Hand gesehen. Der Prophet s.a.w. sagte ihm, was ist das? Er sagte, O Gesandter Allahs, ich habe geheiratet. Und ich habe dieser Frau etwas von Gold, sozusagen einen Kern von Gold gegeben. Der Prophet sagte, ihm möge Allah subhanahu wa ta'ala für dich segnen. Mach Walima, mach Essen, auch wenn das eine Ziege oder ein Schaf ist. Das heißt, es gibt den Hadith, in diesem Hadith ein paar, sage ich jetzt, Informationen, die wichtig sind, dass man diese Informationen lernt. Und zwar erstens, Barakallahu fikum, Abdurrahman ibn Auf hat etwas Spuren von gelblichen Färbung, das kommt von Ja'faran eigentlich. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat verboten, dass man Za'faran benutzt für Bekleidung oder dass die Männer Za'faran benutzen auf ihre Hände oder auf ihre Haut oder Körper. Also Za'faran ist eigentlich verboten, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah nimmt das Gebet von einem, der Za'faran benutzt hat, nicht an. Deshalb hier war Abdurrahman Auf hat Spuren von Safran. Und der Prophet hat ihm nicht gesagt, das ist verboten. Wie kann man das verstehen? Die Gelehrten sagen, man kann das so verstehen, dass etwas bei der Frau war von Safran. Und Abdurrahman Auf, weil er sie berührt hat, dann hat er das auf seine Hand bekommen. Aber dass er selber Safran benutzt, und trotz dass er weiß, dass es haram ist, und der Prophet ist dabei, und er hat ihm nicht gesagt, das schließen sie aus, die Gelehrten. Und das stimmt auch, Barakallahu fikum. Das bedeutet, es gibt natürlich ein paar Meinungen von den Gelehrten diesbezüglich. Auf jeden Fall, Za'faran zu benutzen für Bekleidung oder dass man das auf Körper aufträgt, das geht nicht, wie die Männer aufpassen in diesem Sommer. Der Prophet fragte, was ist das? Der hat ihn nicht sofort beurteilt oder verurteilt, sondern er hat ihn gefragt, was ist das? Abdurrahman Auf sagte, ich habe geheiratet. Damit man versteht, wenn man heiratet, dann hat das mit Za'faran was zu tun, dass die Frauen etwas mit Za'faran und Za'faran benutzt haben, als sie geheiratet haben. Er sagt, das ist Za'faran, ich habe geheiratet. Und ich habe als Morgengabe einen Kern von Gold gegeben. Kern von Gold, die Gelehrten sagen, das ist ein Dinar, das sind ungefähr 4 Gramm Gold oder mehr. Ich meine, es gibt verschiedene Meinungen diesbezüglich. Auf jeden Fall, wichtig ist aber, Abdurrahman Auf hat geheiratet und er hat seine Frau Morgengabe gegeben von Gold. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, möge Allah subhanahu wa ta'ala das für dich segnen. Mach Walima, mach Essen, wenn das auch ein Schaf ist oder eine Ziege. Heutzutage, subhanallah, wenn jemand kommt und sagt, ich habe geheiratet, man sagt ihm wie und wann und wo. Erstmal sollst du für ihn Gebet machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala das für dich segnen, möge Allah subhanahu wa ta'ala dir das erleichtern und so weiter. Und da kann man fragen, kein Problem. Deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Barakallahu lak. Und es gibt Barakallahu fikum dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat natürlich seinen Gefährten beigebracht, dass sie machen, was sie tun, und indem er ihm gesagt hat, Aulim Aulim Wolobishad, das bedeutet mach Walima, mach Essen, wenn das auch ein Schad ist. Wenn das auch ein Schad. Schad, das ist Ziege oder Schaf. Das heißt, man sollte Essen kochen für die Leute und da macht man Walima. Da macht man Heiratsessen oder Essen für die Heirat. Jetzt die Frage ist, was ist mit Walim? Ist es Pflicht? Ist es empfehlenswert? Die Gelehrten des Islam haben unterschiedliche Ansichten. Einige sagen, das ist Pflicht. Einige sagen, das ist Pflicht. Andere sagen, das ist empfehlenswert. Einige sagen Pflicht, die anderen sagen empfehlenswert. Aber die Aussage des Propheten, Aulimulogisha, das ist eine Art Verpflichtung hier. Das ist eine Art Verpflichtung, weil der Prophet ihm befohlen hat, das zu machen. Die nächste Frage, die wichtig ist, wann macht man Walima? Wann macht man Walima, wenn man heiratet? Nach dem Vertrag, am Hochzeitstag, nach der Heirat oder nach der Vollendung der Heirat, wann macht man Walima? Es gibt durch die Religion keine klare Aussage. Es gibt in der Religion nicht klares Wann. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei Zainab später Walima gemacht hat. Und deshalb war Kalafikum, man kann nicht sagen vor oder nach oder während. Deshalb, das wird den Leuten überlassen, dass sie das tun, wie sie wollen. Hauptsächlich, dass man Walima macht und dass dies Pflicht ist, solange man imstande ist. Solange man imstande ist. Wenn man nicht imstande ist, dann nicht. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها متفق عليه ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه عرسا كان أو نحوه يعني إذا دعاك أخاك للطعام إذا دعاك أخوك عفوا للطعام فأجب. اختلف أهل العلم هنا فأجب، هل هو للندب أم للوجوب؟ ظاهر الوجوب، ظاهر الوجوب إلا إذا كان الإنسان عنده عذر، إلا إذا كان عنده عذر. أما طعام الوليمة فالوجوب أظهر، وأما الطعام العادي إذا دعي الإنسان فكذلك واجب إلا لعذر، منه أن يكون في الطعام شبهة، يعني في شيء ممكن حرام وكذا وكذا. ثانيا مثلا يخص به فقط الأغنياء، يعني يجيب الإنسان فقط الأغنياء ويترك الآخرين. ثالثا أن يكون هناك من يتأذى بحضوره معه أو لا يليق مجالسته، يعني يتأذى بحضور فلان، والله إذا موجود فلان أنا المولد، أو يدعوه لخوف شره أو لطمع في جاهه أو ليعاونه على باطل أو هناك منكر أو كذا إلى ما ذلك، فهذا ما يلبي. أما إذا ما كان في هذا فيلبي. هذا بالنسبة لعموم الدعوة، يعني لما يدعوك الإنسان إلى الطعام. أما بالنسبة للوليمة فالمسألة أكثر بارك الله فيكم، لأنه من لم يجب الدعوة، دعوة الوليمة، فقد عصى الله ورسوله. بارك الله فيكم. ابن عمر رضي الله عليه erzählte, er sagte, der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, wenn jemand von euch zu Hochzeitsessen eingeladen wird, dann sollte er annehmen. Und das ist bei Bukhari Muslim. Und bei Muslim, wenn jemand von euch sein Bruder zum Essen einlädt, dann muss er annehmen, ob das hochzeitsmäßig oder was anderes. Das heißt, barakallahu fikum, wenn ein Bruder oder wenn ein Muslim seinen Bruder einlädt zum Essen, dann sollte er das annehmen. Was bedeutet hier der sollte annehmen. Die Gelehrten haben zwei Ansichten. Einige sagen, er muss das machen, andere sagen, er kann das machen. Und andere Gelehrten sagen, er muss das tun, außer dass er einen Grund, einen triftigen Grund hat, dass er nicht zum Essen geht. Das geht hier darum, allgemein. Ein Bruder lädt dich ein zum Essen. Aber wenn das zu Hochzeitsessen ist, dann ist das Pflicht, die Pflicht ist klarer, weil der Prophet ﷺ sagte, derjenige, der zu Essen eingeladen worden ist bezüglich Heirat, und der nimmt nicht an, der hat sich Allah und seinen Propheten widersetzt. Deshalb, barakallahu fikum, es ist wichtig, das zu verstehen. Außer, dass man Gründe hat. Und die Gründe, die sind verschieden. Zum Beispiel, es gibt im Essen oder in Getränken dort, es gibt ein Zweifel. Oder es gibt dort Haram, was gemacht wird. Oder die Person ist krank, die kann nicht selber. Oder zum Beispiel, es gibt eine Person dort, die kommt, und man will sich nicht, dass man diese Person sieht. Deshalb kann man sagen, ich kann nicht gehen. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله أخرجه مسلم. يعني الطعام إذا كان الطعام إذا كان للوليمة و فقط يعني يدعى الغني مثلا ويترك الفقير أو يدعى أناس أصلا ما يريدون يأتوا ويترك الناس الذين يترك فهذا شر الطعام. من يريد يأكل عادة؟ الفقير لما عنده، أما الغني فعنده. فشر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء، فهذا هو المعنى. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، أي هذا دليل آخر على أن وليمة العرس واجبة، وقبول الدعوة إلى وليمة العرس كذلك واجبة، وإلا صار الطعام شر الطعام، بارك الله فيكم. der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, Abu Huraira hat das überliefert, der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, das Schlimmste vom Essen ist das Heiratsessen. Diejenigen, die eigentlich kommen sollten, werden nicht eingeladen. Und diejenigen, die nicht zu kommen brauchen, werden eingeladen oder werden nicht gesperrt. Und die anderen werden gesperrt von Walima. Und wer die Einladung von Walima nicht annimmt, dann hat er sich Allah und seinen Gesandten widersetzt. Das ist Barakallahu fikum Ta'am Walima. Das wird eigentlich Essen und Trinken, solange das im erlaubten Bereich ist, ist erlaubt. Aber hier, der Prophet sagte, das Schlimmste unter dem Essen ist das Essen, Heiratsessen. Warum? Warum? Weil die Reichen eingeladen werden und die Armen nicht. Und deshalb sagte der Prophet, das ist schlechter. Oder es gibt Leute, die eigentlich essen wollen, die sind arme Leute und die wollen kommen. Aber diese werden nicht eingeladen. Und diejenigen, die reich sind und die haben und die können essen, die werden eingeladen. Was bedeutet ihr, wer das nicht annimmt, hat er Sünde gegenüber Allah und seinem Propheten gemacht. Das heißt, Ta'am al-Walima ist Pflicht. Ta'am al-Walima ist Pflicht. Weil wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der nicht zu Walima geht, der macht eine Sünde, oder der widersetzt sich Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten. Man sollte immer versuchen, zu Heiratsessen zu gehen, wenn man eingeladen wird. Unter diesen Bedingungen. Dass man dort kein Haram hat und dass man dort natürlich diese Einladung von Allah subhanahu wa ta'ala annimmt. Und auch Abu Huraira erzählte, dass der Prophet قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. يعني إذا أحد دعاك للأكل الطعام فإذا كنت صائم فصلي. قال أهل العلم فصلي هنا بمعنى فادعو لهم، يعني كل ادعو. الآخرون قال لا، فليشتغل بالصلاة، فليشتغل بالصلاة. وإن كان مفطرا فليطعم، فليطعم عفوا، استغفر الله العظيم. يعني إذا كان الإنسان مفطر مو صائم فليأكل، أما إذا كان صائم فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء ترك، لحديث جابر الذي يلي قال إن شاء طعم وإن شاء ترك. يعني إنسان صائم فدعي فهو بالخيار، هذا إذا كان صيام نفل. أما إذا كان صيام فرض فما يجوز أصلا أن يترك ذلك اليوم. بارك الله فيكم. أخ أبو هريرة إبلي فدست في صلى الله عليه وسلم ذاته ذن يمت فون أويت سم هايغت إسا أنجلادن فرد ودت سم إسا أنجلادن فرد ذن فاستند إس دان زولت إيا بيتن und wenn er nicht fastend ist, dann sollte er mit essen. Das heißt, es ist nicht Pflicht, dass der Fastende sein Fasten abbricht, nur weil er eingeladen wird. Er kann das machen, wenn er will, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählte, wenn er will, dann kann er essen, und wenn er will, dann verlässt er das Essen. Er fastet weiter. Und das ist Hadith Jabir radhiyallahu alayhi. Das heißt, barakallahu fikum, wenn du fastend bist und ein Bruder lädt dich ein, dann hast du die Möglichkeit weiter zu fasten, oder du hast die Möglichkeit, das Fasten zu brechen, aber aufpassen bitte, das ist bei Fasten, was natürlich empfehlenswert ist. Aber wenn das Pflicht ist, dann sowieso darfst du das Fasten nicht brechen. Du darfst das Fasten dann nicht brechen. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة. رواه الترمذي واستغربه، ولكن الحديث ضعيف. لأن فيه زياد بن عبد الله البكائي وهو يروي المناكير، فذاك الحديث بارك الله فيكم ضعيف، وفيه كذلك إسناد الحديث شاهد عند ابن مالك، ولكن فيه عبد الملك بن حسين ولكنه ضعيف. يعني هو فيه مشروعية الوليمة في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وكذا، هذا اللي عندنا في الناس صلوا صباحية ما صباحية وكذا، هذا الحديث ضعيف. بارك الله فيكم. ابن مسعود رضي الله عليه erzählte, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم hätte gesagt, das Essen für den ersten Tag ist eine Pflicht, für den zweiten Tag ist eine empfehlenswerte Handlung, und für den dritten Tag ist sozusagen Sum'a, dass man sich zeigt. Aber diese Überlieferung ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach. Wäre diese Überlieferung authentisch, das heißt, man macht Essen für die Person, die heiratet, oder die Person selber, die heiratet, macht Essen für die Leute ein Tag, zwei Tage, drei Tage. Hat diese Überlieferung schwach. وعن صفية بنت شيبة قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، بمدين عفوا من شعير، أخرجه البخاري. أي الوليمة كانت على بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فخذ مدي شعير. مدي شعير يا أخوة، المد هو هذا اثنين، يعني تقريبا كيلو ونص شعير، هذا هو الذي أولمه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بأي شيء يولم يجعل طعاما. وهنا انتبهوا، قالت شعير، يعني مو ضروري يكون لحم، مو ضروري يكون لحم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم. صفية بنت شيبة erzählte, dass der Prophet Muhammad sallam heiratete, für einige von seinen Frauen machen lassen hat. Und das war die Menge ungefähr 1,5 Kilo Roggen. Das würde zwei Hände zusammen, zweimal davon. Das wird ungefähr 1,5 Kilogramm. لا الصاع هو أربع عمدات هذا مدين نص صاع نصف صاع تقريب كيلو نص كل مد لا الكيلو المد تقريب 750 جرام بارك الله فيكم they had ungefähr 1,5 كيلو بنوتس von روجن damit er oder von Gersten damit er für die Heirat das macht. Und das sieht man hier, man braucht nicht unbedingt ein Schaf zu schlachten oder Fleisch zu kochen für die Leute. Man kann auch etwas Normales machen für die Leute, wenn man die zum Essen eingeladen hat, zu Belwalima. Wir stoppen hier, Bizni Ta'ala. Heute ist wie viel? Jungen, لا ما في كمان سن خروج ما عمل كمان خلفاء قيستر بالقليل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عندهما كثير حتى يولم بشيء كبير فأولم بهذا الشكل صلى الله عليه وسلم die Brüder sagen wenn sie heiraten würden dann würden sie auch das gleiche machen ja ich meine du kannst auch das machen aber die Sache ist so der Prophet zur Zeit vom Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم gab es nicht so viel dass man der Prophet صلى الله عليه وسلم hat monatelang kein Essen gehabt zu Hause ولما في فلوس تجي لنا كوكو كوكو خير ان شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وموجه الله سبحانه وتعالى في المية من فن euch annehmen wir wollen nicht lang machen damit es auch das Licht nicht langweilig wird für die Brüder und Schwestern habt ihr Fragen بارك الله فيكم zum Unterricht habt ihr Fragen zum Unterricht dann eine 7 tippen Fikum. Wenn es keine Fragen zum Unterricht gibt, dann werden wir inshallah heute zu Ende kommen. Wir treffen uns morgen Bizni Ta'ala zu Unterricht. Ihr könnt die Brüder und Schwestern im Internet hier, ihr könnt warten, bis Abu Jamal wiederkommt, inshallah. Er wollte auch Unterricht, eigentlich heute ist Dienstag, er sollte Unterricht machen, nicht ich. Morgen machen wir Koran, inshallah machen wir weiter mit dem zweiten Teil von Surat al-Fajr. Zweite Teil von Surat al-Fajr, Bidni Ta'ala. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, bleibt im Raum, nachher kommt Abu Jamal. Da könnt ihr auch Fragen oder Fragen an die Admin schicken. Und später kommt Abu Jamal und er antwortet euch eure Fragen, inshallah. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sima kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والأرض.